بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir kommen zur letzten Runde, und zwar geht es jetzt immer noch um die Regelung über das Begräbnis und das Begräbniszug und das Gebet. Und wir haben beim letzten Mal über den ersten Teil des Kapitels gesprochen und wollen heute inshallah dieses Kapitel zu Ende bringen, auch wenn es viele Sachen beinhaltet, aber trotzdem wir bitten Allah darum, dass er uns dabei hilft. Und zwar geht es jetzt im vierten Punkt darum, wir waren jetzt so weit, dass die Person gewaschen worden war. Und jetzt geht es darum, über das Einhüllen. Auf Arabisch nennt man das Takfin. Und nachdem eben der Ghusl vollendet ist, das heißt die ganze Waschung vollendet ist und die Person getrocknet ist, ist es gesetzlich, dass man die Person in einen Kaffern, in Tücher einhüllt, auf eine bestimmte Art und Weise, was auch nicht kompliziert ist. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es gesetzlich ist und dass man es machen darf und sogar zu den Rechten des Verstorbenen gehört. Es ist Mustahab, dass diese Kleider weiß sind und sauber sind, und egal ob diese Kleider neu sind oder ältere Kleider sind, beides natürlich möglich zu verwenden. Allerdings ist es besser, dass man neue Kleider verwendet. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Wer ist derjenige, der für diese Kleider aufkommt, für diese Tücher aufkommt? Und zwar, der erste ist der Tote selbst. Und das bedeutet, nachdem er gestorben ist, wird noch bevor seine Schulden beglichen werden und noch bevor sein Erbe verteilt wird, wird erst einmal von seinem hinterbliebenen Geld seine Tücher davon gekauft. Sollte es dafür kein Geld geben, sollte er also nichts hinterlassen, vielleicht hinterlässt er sogar Schulden, dann, also hinterlässt er also nichts, also und auch noch Schulden dazu, weil wir haben ja gesagt, wenn er nur Schulden hinterlässt, aber mit Vermögen, dann wird erstmal die Kleider davon gekauft. Aber sollte er gar nichts hinterlassen, so obliegt es demjenigen, der ihn versorgen musste. Und selbst wenn diese Person nicht erben würde, wie im Falle des Großvaters, wenn der Vater noch lebt, und so weiter und so fort. Das heißt, derjenige, der für ihn als nächstes aufkommen würde, der muss dafür dann auch blechen, also das bezahlen. Und ansonsten, wenn es niemanden gibt, der für ihn aufgekommen ist oder aufkommen konnte, dann wird es eben aus der islamischen Staatskasse bezahlt. Und wenn dies auch nicht möglich ist, dann bedeckt man eben so viel man kann. Zuerst natürlich al-Aura al-Mughallada, das heißt, das ist der Teil der Geschlechtsteile, das ist der erste Teil, der verdeckt werden muss, und dann nach und nach die anderen Teile, die man verdecken muss und die wir jetzt uns gleich anschauen werden. Ähnlich wie beim Ghusl ist das Wichtigste erst einmal, dass der gesamte Körper eingehüllt wird. Also beim Ghusl haben wir gesagt, das Entscheidende dabei ist, dass das Wasser überall jede Stelle hinkommt, und beim Kaffern ist auch die entscheidende Sache, dass der gesamte Körper eingehüllt wird. Das heißt, wenn das getan wird, dann hat man seine Pflicht erledigt. Und Mustahab ist es, dass man für den Mann 3 Tücher verwendet und die Frau 5 verschiedene Kleidungsstücke verwendet, die wir uns anschauen werden. Und für ein Kleinkind reicht auch ein Tuch, und man kann auch bis zu 3 Tücher verwenden. Und ebenfalls für ein kleines Mädchen reichen auch 2 Tücher bzw. ein Kleid. Und darum geht es jetzt erst einmal. Ganz normal, wenn warum haben wir gesagt, dass das gesetzlich ist? Das heißt, dass der Takfin, warum der gesetzlich ist, oder dass er gesetzlich ist, haben wir gesagt, dass man weiß, dass man das machen darf. Weil zum Beispiel die Sache mit Särgen zum Beispiel ist eine Bid'a, die es also nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Und deswegen also darf man die Toten grundsätzlich nicht in solche Sachen begraben, weil es eben nicht gesetzlich ist. Und wir dürfen in der Religion nur das machen, was uns erlaubt worden ist. Und man macht das ganz einfach, indem man 3 große Tücher, die also größer sind als der Mensch selbst, auf dem Boden liegt, ausbreitet und übereinander liegt. Und dann legt man den Toten, der natürlich dessen Aura bedeckt ist, und das ist Pflicht, dass man seine Aura bedeckt, auf diesen, auf diese Tücher drauf. Und macht man es also ganz einfach, dass man das die rechte Seite von dem Tuch, also er liegt auf dem gesamten Rechteck auf dem Boden, und die rechte Seite, die bei ihm rausguckt, auf der rechten Seite, schlägt man dann einfach auf die linke Seite und die linke Seite auf die rechte Seite, und dann mit dem zweiten Tuch ebenfalls, die rechte Seite auf die linke und die linke auf die rechte, und mit dem dritten Tuch ebenfalls, weil es sind ja drei Tücher, die übereinander da liegen. Und der Teil, der über dem Kopf hinausschaut auf dem Boden, den macht man dann auf sein Gesicht. Und das gleiche macht man mit dem Teil, der bei den Füßen hinausschaut. Den klappt man dann eben auch hoch auf die Füße darauf. Und danach bindet man mit Gürteln oder Seilen oder ähnlichem diese Tücher zu, so dass sie, der Sinn dieses Zubindens ist ganz einfach, dass man beim Tragen bis zum Grab und in das Grab hinunter die Person, also die Tücher nicht aufgehen. Das ist der Sinn. Ansonsten wird dann eben werden diese Tücher wieder aufgedeckt. Diese Gürtel oder diese Seile, die man gebunden hat, damit die Tücher festgehalten werden, die werden wieder aufgemacht, wenn diese Person im Grab ist. Darüber gibt es einen Mursal Hadith bei Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, es scheint aber eine sehr bekannte Sache gewesen zu sein unter den ersten Generationen, und auch Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, hat das zu seinem Sohn gesagt, als er einmal unten war, und hat gesagt, jetzt nimm die Gürtel weg oder mach die Knoten wieder auf. Und so ist es eben, weil auch der Sinn dieser Gürtel ist ja, wie gesagt, dass das Tuch nicht aufgeht. Und wenn der Tote schon unten drin liegt, dann braucht man diese nicht mehr zu verwenden. Und was die Frau angeht, bei ihr ist es ähnlich, nur sie hat fünf verschiedene Kleidungsstücke. Das erste ist ein Unterkleid, das man ihr anzieht. Das zweite ist ein Kleid, ein ganzes Kleid mit Ärmeln, ähnlich wie das, was man im Arabischen bei den Männern als Thawb bezeichnet, also ein Kleid, was Ärmel hat, sowas bekommt sie angezogen, das ist das zweite. Dann das dritte, sie bekommt ein Khimar angezogen, also ein Kopftuch, und als viertes und fünftes hat sie ebenfalls wie bei dem Mann, hat sie zwei Tücher, legt man auf den Boden, legt sie dann auf diese Tücher drauf und wickelt sie darin ein, genau auf die gleiche Art und Weise, wie man es mit dem Mann gemacht hat. Und Sache mit der Frau mit fünf Tüchern, da gibt es also auch die Ansicht unter den Gelehrten, dass eine Frau genauso auch in drei Tücher gewickelt wird und nicht extra ein Khimar bekommt oder ein Qamis, ein Kleid bekommt, weil der Hadith, in dem das ausführlich also beschrieben worden ist, ist der Hadith, in dem die Kulthum, radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, begraben wird. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam also diese Kleider ihnen immer hineingegeben in den Raum, wo sie die Waschung durchgeführt haben oder wo sie den Kafan Takfin durchgeführt haben. Und diese Überlieferung bei Ahmed Abu Dawud al-Bayhaqi ist aber da'if. Und deswegen also gibt es diese zweite Ansicht. Aber es gibt ein weiterer Hadith, wo eben nur diese fünf Sachen, wo eben erwähnt wird, dass die Frau in fünf Tüchern eingewickelt wird. Aber es wird nicht detailliert erklärt, was diese fünf Tücher sind. Und diese Überlieferung würde das verdeutlichen, auch wenn sie eine schwache Überlieferung ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und wenn man dies gemacht hat, dann ist die Person schon eingewickelt und das war's eigentlich schon. Diese als fünftes kommt dann ganz einfach das war der vierte Punkt, jetzt kommen wir zum fünften Punkt, und zwar das Gebet. das Totengebet. Aber vielleicht bevor wir über das Totengebet sprechen, noch eine kleine Anmerkung. Was auch manchmal passiert ist, dass ein Kind also stirbt und ein Kind, also gemeint ist jetzt nicht ein Kind, das schon auf der Welt war, lebendig, weil das ist ja unproblematisch, aber wenn zum Beispiel eine Frau schwanger war und ihr Kind verloren hat, dann ist es so, dass wenn dieses Kind 4 Monate alt geworden ist, dann soll man ihm einen Namen geben und soll auch den Rüssel vollziehen wie heißt es? Und das Gebet wird ganz normal verrichtet und er wird auch eingewickelt ganz normal, ja, wenn er also seine 4 Monate erreicht hat. Weil ihr wisst ja, ab 4 Monaten ist es ein vollständiger Mensch. Diejenige Person, die diese Waschung durchführt, haben wir schon am Anfang gesagt, es muss eine Person sein, die vertrauenswürdig ist, erstens, und zweitens sich auskennt. Dass sie sich auskennen muss, ist klar, weil sie ja die Waschung und das Einhüllen auf die richtige Art und Weise machen muss. Und zweitens, warum muss sie vertrauenswürdig sein? Weil sollte sie etwas versus bei diesem Toten sehen, was ihn vielleicht ihn bloßstellen würde und seine Sünde aufdecken würde, dann soll er eben das für sich selbst behalten. Und wenn er etwas sehen würde, was ihm gefällt und was eine gute Nachricht ist für die anderen, dann soll er diese verbreiten. Es sei denn natürlich, es ist zum Beispiel jemand, der ein Anstifter von Bid'a war, dann ist es mit Sicherheit gut, dass man, wenn es irgendwas Übles an diese Person gibt, die Sache verbreitet. Denn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als an ihm 2 Begräbnisse vorbeigegangen sind, hat er bei der einen, als die Sahaba über ihn gut gesprochen haben, mit einem Toten hat er gesagt, wajabat, das heißt so viel wie, dann wird er eben auch ins Paradies gehen. Und als sie schlecht über ihn gesprochen haben, hat er auch gesagt, wajabat, und das heißt so viel wie, dann wird er eben jetzt in die Hölle gehen müssen. Weil eben die gläubigen Menschen bezeugt haben, und wenn alle dafür bezeugen, dass eine Person rechtschaffen war, dann wird sie auch wohl rechtschaffen gewesen sein. Und erst recht, wenn natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache bestätigt. Als 5. kommen wir nun zu dem Totengebet. Das Totengebet ist ebenfalls gesetzlich. Das heißt Mashru' und danach urteilt man darüber, ob es Pflicht ist oder nicht Pflicht ist. Und genauso wie der Rüssel für den Toten und genauso wie der Takfin, das Einhüllen des Toten in die Tücher, Fard Kifaya ist ebenfalls das Totengebet Fard Kifaya. Und Fard Kifaya, noch einmal haben wir gesagt, bedeutet, dass eine Person mindestens diese Sache übernehmen muss. Und es können aber auch in diesem Fall mehrere Personen machen, ist sogar erwünscht, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man shahida al-janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat, wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlu al-jabalain al-azimain. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an einem Begräbnis teilgenommen hat, bis das Gebet verrichtet worden ist für dieses Begräbnis, der bekommt einen Qirat, und wer auch noch dabei geblieben ist, bis die Person begraben worden ist, bekommt 2 Qirat. Und dann wurde gesagt, was bedeuten überhaupt das Wort Qirat? Und sagte er, so viel, ein Qirat ist so groß wie ein gewaltiger Berg. Oder sagte er, die 2 Qirat sind so groß wie 2 sehr große Berge. Und gemeint ist eben, dass wenn jemand 2 riesig große Berge hätte, alles voller Gold, und er würde diese spenden, so viel Belohnung bekommt er dafür, dass er an diesem Begräbnis teilgenommen hat, bis das Gebet verrichtet worden ist, das heißt, bis er mitgebetet hat. Und hier sehen wir die Unwissenheit von vielen Leuten, besonders in der heiligen Moschee von Mekka oder von Medina. Dort findet ja fast nach jedem Fardgebet ein Totengebet statt, weil irgendjemand gestorben ist, und manche Leute eben verrichten dann lieber ein Sunna-Gebet oder nehmen sich nicht die Zeit, dieses Gebet zu verrichten, was ja wirklich 2 Minuten vielleicht dauert oder 3 Minuten maximal. Und das heißt, diese große Belohnung entgeht ihnen, weil wer von uns in seinem Leben wird irgendwann mal einen ganzen großen Berg voller Gold spenden können? Oder 2? Niemand von uns. Dieses Gebet, liebe Geschwister, für dieses Gebet gibt es genauso wie für andere Sachen auch Shurut und Arkan. Shurut ist der Plural von Shart, und da haben wir gesagt, Shart bedeutet, dass wenn eine von diesen Shart ist eine Bedingung, und wenn eine Bedingung fehlt, dann ist das Gebet also nicht in Ordnung. Und zu diesen Bedingungen gehört die richtige Absicht, dann gehört das Wenden in Richtung Qibla, dann das Bedecken der Aura, dass der Betende rein ist und auch derjenige, für den gebetet wird, rein ist. Deswegen haben wir ihn ja gewaschen. Dass der Ort, an dem wir beten, dass der auch rein ist und dort keine Najasa ist, keine Unreinheit ist. Und dann, was eben auch speziell ist, dass eben wir Muslime sind, das gilt natürlich für das Gebet auch, aber auch die Person, für die wir beten, muss ein Muslim sein. Und selbstverständlich, derjenige, der vorbetet, muss natürlich auch alt genug sein für dieses Gebet, um das zu leiten. Was die Arkan angeht, das heißt, Arkan ist der Plural von Rukun, und das sind diejenigen Sachen im Gebet, diejenigen Gebetsteile, die unbedingt verrichtet werden müssen. Wenn eines davon fehlt, muss es entweder nachgeholt werden oder das gesamte Gebet nachgeholt werden. Und zu diesen Arkan gehört eben das Stehen in diesem Janaza-Gebet, die vier Takbirat, das heißt das Sagen von Allahu Akbar viermal, und das Lesen der Fatiha und das, der Friedensgruß auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Dua für den Toten und die Reihenfolge davon und der Taslim. Und ich erwähne jetzt die Sunna und danach erwähne ich noch einmal, wie das Gebet verrichtet wird. Aber erst einmal, es gibt eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Fatiha bei dem Janaza-Gebet. Und manche haben gesagt, es ist ein Fard des Gebetes, und manche haben gesagt, es ist eben keine Pflicht im Gebet. Und gesagt, statt der Fatiha soll man einfach einen Dua sprechen. Oder kann man einfach ein Dua sprechen, und wie dem auch sei, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma hat die Fatiha im Totengebet laut gelesen und gesagt, also damit die Leute es auch also mitbekommen, nicht weil man das Gebet laute liest, sondern das Gebet liest man leise, das Totengebet wird leise verrichtet. Aber er sagte, لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّة, damit ihr wisst, dass dies eine Sunna ist. Oder damit ihr wisst, dass dies Sunna ist. Und ihr wisst ja, wenn ein Sahabi sagt, das ist Sunnah, dann meint er damit, dass dies die Art und Weise ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und er redet überhaupt nicht davon, ob das jetzt Pflicht ist oder freiwillig ist. Darum geht es überhaupt nicht. Und es geht einfach nur darum, dass er sagen möchte, dass dies etwas ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und in einem anderen Brief sagt er, Sunnatun wa Haqq. Dies ist eine Sunna und dies ist auch, das ist die Wahrheit. Also das muss man tun, will er damit sagen. Die Sunnan des Gebetes beim Janaza-Gebet ist das Heben der Hände mit jedem Takbir nach manchen Gelehrten. Und der Grund dafür ist, dass also die Shafi'iyya und die Hanabila sind der Ansicht, dass man die Hände hebt bei jedem Takbir. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, sondern über Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Diejenigen, die gesagt haben, dass man also die Hände nicht hebt, haben gesagt, es ist nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Und diejenigen, die gesagt haben, dass man die Hände hebt, haben gesagt, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma bekannt dafür ist, dass er sich peinlich genau an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten hat, und insofern soll man seiner Sunna folgen, also in dieser Hinsicht das tun, was er gemacht hat, weil wir davon ausgehen, dass er es nur gemacht hat, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und deswegen bevorzugen manche Gelehrten dies und das, und andere sagen, am besten tust du es manchmal und du lässt es einfach manchmal weg. Und alles ist in Ordnung, inshallah, und gut. Dann die Isti'adha vor dem Lesen. Ganz einfach, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Das heißt, wenn du also den Koran anfangen willst zu lesen, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Und die Dua al-Istiftah, das heißt, das Dua, was man spricht nach dem ersten Takbir, nach Allahu Akbar, was wir normalerweise im Gebet sprechen, das ist hier nicht überliefert worden und deswegen lassen wir es hier weg. Eine weitere Sunna ist, dass man eben leise liest, und eine weitere Sunna ist, dass man nach jedem oder dass man nach der vierten Takbira kurz ein bisschen ruhig ist und nichts sagt. Es wird gesagt, also die Weisheit, die dahinter steckt, es wird gesagt, weil damit die Leute hinten dran, den Leuten Zeit gegeben wird, dass sie eben auch diesen vierten Takbir sprechen. Und in dieser Situation sagt man aber keinen speziellen Dua. Und eine weitere Sunna in diesem Gebet ist, dass man seine Hände übereinander tut. Das heißt, gemeint ist, die rechte Hand auf die linke Hand tut und auf die Brust tut. Und ein kleiner Hinweis darauf, dass wenn wir sagen, man macht die rechte Hand auf die linke Hand auf die Brust, dann heißt es auf die Brust und nicht auf den Bauch und auch nicht auf den Nabel und auch nicht unter den Nabel, sondern auf die Brust, heißt auf die Brust. Und jeder von uns kennt, was die Brust ist. Und dann eine weitere Sache ist jetzt noch als letztes der Taslim. Der Taslim ist ein Rukun, zweifellos, aber macht man ihn einmal oder zweimal? Es gibt Gelehrte, die gesagt haben, der Taslim sagt man nur einmal im Janazegebet, einmal nach rechts. Und allerdings, die Überlieferung darüber ist nicht authentisch und deswegen behandeln wir das Janazegebet wie jedes andere Gebet auch und sagen den Salam einmal nach rechts und einmal nach links. Und wie auch im Fard-Gebet wisst ihr ja, dass das rechte Taslim ist Fard und das linke Taslim ist eine Sunna. Und weiter. Jetzt wissen wir, wie wir das Gebet verrichten, aber ich wiederhole es noch einmal kurz zusammengefasst. Und zwar wird der Tote quer vor den Imam gelegt. Sollte es ein Mann sein, dann stellt sich der Imam so hin, dass er vor dem Kopf ist. Sollte es eine Frau sein, dann legt man die Frau so hin, dass der Imam vor ihrer Brust steht, also so in der Mitte ihres Körpers steht. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist einfach, dass die Frau dadurch besser vom Imam verdeckt wird vor den Gesichtern der Mumin. Und wie dem auch sei, so ist es gemacht worden und danach halten wir uns. Und dieses Gebet beginnen wir also ganz normal mit Allahu Akbar. Und bei diesen Takbirat al-Ihram, das meine ich nicht damit, dass man hier die Hände hebt oder nicht hebt. Beim Takbirat al-Ihram heben wir immer die Hände, wie bei allen Gebeten. Also wir sagen erstmal Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, und danach folgen jetzt diese anderen Takbirat. Danach folgen die anderen Takbirat, also vier Stück an der Zahl. Und es gibt auch eine Überlieferung bei Sahih Muslim, dass man, auch fünf Takbirat spricht. Aber offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam meistens vier Takbirat gemacht. Und wie kann man wissen, dass er meistens vier Takbirat gemacht hat? Naja, ganz einfach immer guckt, die meisten Überlieferungen sagen was. Und dann weiß man, was er meistens wohl gemacht hat. Das heißt, man sagt Allahu Akbar, der erste Takbir. Und wie bei jedem anderen Gebet, der Ma'mum sagt nichts laut außer Amin. Und das heißt, der Ma'mum sagt nicht Allahu Akbar laut hinten dran, ja? Weil das erlebt man immer wieder beim Eid-Gebet oder auch beim Janaza-Gebet, dass manche Leute sich hinter dem Imam berufen fühlen, dass sie das nochmal laut betonen, was der Imam gesagt hat. Und das macht man nicht, man macht es leise. Dann sagt man A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim und beginnt mit der Fatiha zu lesen. Wie gesagt, alles leise. Und danach sagt man jetzt Allahu Akbar. Und nach der Fatiha lesen, sprechen wir das Salat al-Ibrahimiyya. Das heißt, der zweite Teil am Ende des Gebetes. Wir sagen Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ali Ibrahim. Und eine von den Versionen, die überliefert worden sind. So. Danach sprechen wir wieder den Takbir und sagen ein Dua auf. Und zwar ein Dua, den wir aufsprechen. Es gibt verschiedene Version des Duas, aber ich lese euch einfach mal einen vor. Den kann man also nachschauen in Hisn al-Muslim oder in Adhkar von Nawi oder in jedem Fiqh-Buch. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann in einem authentischen Hadith bei Sunan Abi Dawud folgenden Hadith gesprochen von Abu Huraira überliefert. Zwar sagt er, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, das heißt, oh Allah, vergib den Lebendigen von uns und den Toten, wa sagirina wa kabirina, den Kleinen von uns und den Großen, wa dhakarina wa unthana, den Männlichen von uns und den Weiblichen, wa shahidina wa ghaibina, den Anwesenden und den Abwesenden, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-Iman, o Allah, denjenigen von uns, den du lebendig, also morgens lebendig aufwachen lässt, so lass ihn als Gläubiger aufwachen. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, und wen du von uns abberufst, so berufe ihn als Muslim ab. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده, O Allah, verwehre uns nicht die Belohnung, die wir erhalten durch dieses Gebet, was wir für ihn verrichten, und lass uns nicht nach seinem Ableben in die Irre führen. Oder führe uns nicht nach seinem Ableben in die Irre. Dieser Dua, ein wunderschöner Dua, den man spricht und durch den man also für sich selbst betet und auch für den Toten betet und für alle Muslime betet. Das heißt, für die Anwesenden von uns und für die Abwesenden von uns und sowieso mit alle Muslime damit, Alhamdulillah, gemeint. Daraufhin spricht man wieder den Takbir und dann ist der Imam kurz leise und dann sagt man Assalamu alaikum wa rahmatullah nach rechts und Assalamu alaikum wa rahmatullah nach links. Und das ist, wie gesagt, eine von den Versionen, die man sagt. Aber, wie gesagt, die richtigere Ansicht ist, auch von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass er gesagt hat, dass eben zur Sunna gehört, dass man den Taslim spricht. Dass man den Taslim spricht, genauso wie im Gebet, sagt er, also sogar interessanterweise. So. Und nun kommen wir praktisch fast schon zum nächsten Schritt. Wenn jemand dieses Gebet teilweise verpasst hat, was sehr passieren kann. Es kann sein, du kommst zu spät zum Gebet. Was machst du dann? Wenn du zu spät zum Gebet kommst, dann hast du wie bei anderen Gebet, gibt es wie beim normalen Salah, was wir kennen, gibt es die Gelehrten, die gesagt haben, du sollst in das Gebet eintreten mit der Absicht, dass dieser Teil, den du jetzt verrichtest, der erste Teil deines Gebetes ist. In diesem Fall müsstest du erst mit der Fatiha anfangen, dann Takbirat al-Ihram aufsagen und dann Taslim sprechen. Und diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, nein, du verrichtest das Gebet und trittst in das Gebet ein, in dem gleichen Zustand, in die gleiche Phase gehst du, wo der Imam sich schon befindet. Das heißt, wenn der Imam zum Beispiel den ersten Takbir spricht, dann sprichst du mit ihm den ersten Takbir und holst dann am Ende des Gebetes das nach, was du verpasst hast, in der Reihenfolge, wie man es normalerweise zu tun hat. Und diese Ansicht, haben wir gesagt, ist richtiger. Haben wir auch beim normalen Salah darüber gesprochen. Und deswegen ist also gehört zu den Prinzipien, dass man da nicht durcheinander bringt. Also wie wir es einmal hier sagen würden, man behandelt den ersten Teil des Gebetes, das man verrichtet, als seinen ersten Teil, und beim normalen Salah würden wir was anderes sagen, dann würden wir uns widersprechen und würden wir keine Prinzipien bewahren. Und und sollte man dieses Gebet verpasst haben, komplett, dann ist die Frage, natürlich, wenn der Tote noch da liegt, kann man ja für ihn beten, sein Gebet verrichten. Aber wenn der Tote schon angenommen begraben worden ist, darf man dann zum Grab hingehen und dort das Totengebet verrichten, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, oder darf man es nicht machen? Die erste Ansicht der Gelehrten ist, sie haben gesagt, man darf es machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr kennt die Geschichte über die schwarze Frau, die Moschee immer geputzt hatte, Und dann, als sie verstorben war, hat man sie nachts begraben und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht davon berichtet. Und dann am nächsten Tag hat er eben ihn gesagt, hat sie gefragt, warum, wo ist diese Frau, und er hat sie vermisst, und hat, haben sie ihm gesagt, ja, sie ist über Nacht verstorben, wir haben sie begraben, hat er gesagt, hättet ihr mir doch Bescheid gesagt, ja. Aber natürlich, die Sahaba wollten ihn nicht nachts belästigen. Wie dem auch sei, dann ist er hingegangen und hat dieses Gebet am Grab verrichtet. Und die Frage ist jetzt, ob und die haben gesagt, das ist eben der Grund, warum das eben erlaubt ist. Und die Antwort der anderen Gelehrten ist die folgende. Sie haben gesehen, und die richtigere Ansicht inshallah ta'ala ist, dass man das Totengebet also nicht verrichtet auf dem Friedhof, wenn der Tote schon begraben worden ist. Und was eben darauf hinweist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna hadihi al-qubur, also nachdem er gebetet hat für diese Tote, oder nachdem er beten wollte für die tote Frau, hat er folgendes gesagt: inna hadihi al-qubur mamlu'atun dhalma 'ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha bi salati 'alayhim. Er sagte, diese Gräber sind vollkommen finster für ihre Bewohner, sind vollkommen dunkel für ihre Bewohner, und Allah wahrlich leuchtet ihre Gräber, beleuchtet ihre Gräber durch meine Gebete für sie auf. Oder erhält diese Gräber durch meine Gebete für sie. Und der Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Allah erleuchtet ihre Gräber durch meine Gebete für sie, weist darauf hin, dass das nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Ja? Und aber wie gesagt, das ist eine von diesen Meinungsverschiedenheiten, wo wir also sehr respektvoll umgehen müssen mit der anderen Ansicht, weil beide hier ihre Beweise haben, und die einen sagen ja normalerweise, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, darf jeder andere auch tun, dass er, der Sinn ist ja, dass er uns zeigt, wie es funktioniert, und die anderen sagen aber, dieser Ausdruck von ihm, und Allah erleuchtet die Gräber durch meine Gebete für sie, weist darauf hin, dass es eben für ihn alleine gilt. Wallahu ta'ala a'lam. Jetzt passiert es manchmal, dass eine Person stirbt in irgendeinem Land und wir sind ganz woanders. Dann darf man das gesaiche Gebet verrichten in Abwesenheit des Toten unter einer kleinen Voraussetzung, dass eben diese Person, die irgendwo verstorben ist, dass man noch niemand für sie dieses Gebet verrichtet hat. Sollte jemand für sie das Gebet verrichtet haben, dann ist es eine Bid'a und man verrichtet kein Gebet irgendwie an zwei Orten gleichzeitig für die gleiche Person. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern die Person, die verstorben ist, dort wo sie gestorben ist, die Muslime dort verrichten für sie ein Gebet. Aber es kommt vor, dass man für eine Person nicht beten kann. Entweder weil sie unter Nichtmuslimen lebt und gestorben ist, oder weil sie zum Beispiel verbrannt ist und man ihren Leiche nicht mehr findet, oder ertrunken ist oder verloren ist und weiß nicht was. Dann kann man dieses Totengebet für ihn verrichten in Abwesenheit. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet verrichtet hat, und zwar für den Negus, den Najashi, dem Herrscher von Abessinien, heutige Äthiopien. Da hat er dieses Gebet für ihn verrichtet, und der Najashi war ja ein Muslim, aber hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals gesehen, und hat ja den Islam für sich alleine geheim gehalten, sodass die Leute anscheinend nicht gewusst haben, bis auf wenige, dass er ein Muslim war. Auf jeden Fall wurde dieses Gebet nicht für ihn verrichtet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn als gläubigen Menschen bezeichnet und hat für ihn dieses Gebet verrichtet. Sollte aber jemand, das ist eine Ehre natürlich, wenn der Imam der Muslime ein Totengebet verrichtet für jemanden, dann ist es eine Ehre für den Toten, eine besondere Sache. Aber, und umgekehrt, sollte diese Person ein Sünder gewesen sein, wie zum Beispiel eine Person, die sich selbst umgebracht hat, dann sollte eben der Imam der Moschee oder der Imam der Muslime oder jemand, der eine hohe Stellung hat in der muslimischen Gesellschaft, soll dieses Gebet nicht für ihn verrichten, damit die Leute wissen, dass diese Person eine sehr schlimme Sünde begangen hat und es nicht verdient, dass man sich vor ihr aufstellt. Aber das Gebet muss verrichtet werden. Ja? Das Gebet muss verrichtet werden, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es zwar selbst nicht gemacht, als jemand, wer es sich selbst umgebracht hat, aber die anderen haben es sehr wohl verrichtet. Und er wollte eben den Leuten zeigen, was auf, wenn ihr sowas macht, habt ihr die Gebete nicht vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Oder jemand, der von der Kriegsbeute etwas geklaut hat. Das auch gehört zu den großen Sünden. Wer so etwas tut, soll der Imam niemals ein Totengebet verrichten. Und zwar hat nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als sowas einmal passiert, hat er gesagt, sallu ala sahibikum, das heißt, betet ihr für euren Freund. Ich werde nicht für ihn beten. Diese Überlieferung haben manche Gelehrte als naiv eingestuft, wie dem auch sei, was wir gesagt haben, also der Imam betet nicht für jemanden, der so etwas getan hat. Weil auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich geweigert, wie wir gehört haben, geweigert für jemanden zu beten, der Schulden hinterlassen hat und nichts hinterlassen hat, wodurch die Schulden beglichen werden. Ja? Und das ist eine schlimme Sünde, weil hier verlässt man praktisch das Diesseits und hat etwas geklaut von jemand anderes und hat es ihm nie wieder zurückgegeben. Und hat sich auch nicht darum gekümmert, etwas zu hinterlassen, dass die Person es bekommt. So eine Person verdient es nicht, dass der Imam der Muslime für sie das Gebet verrichtet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte eine extra Stelle gehabt, für die er das Totengebet verrichtet hat. Allerdings, wenn es in der Moschee verrichtet wird, ist das auch vollkommen in Ordnung, inshallah ta'ala. Da kommen wir zum sechsten Punkt. Nachdem jetzt nun der Tote für ihn, also das Totengebet verrichtet worden ist, wird er natürlich getragen zum Grab. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran, in Surah 77 al-Mursalat, in den Versen 25 und 26 mitgeteilt, dass eben die Erde eine Hülle ist für die Toten und ein Ort der Bewahrung ist für die Toten. Und außerdem hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ, und hiernach bringt er ihn dann ins Grab. Lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. In Surah 80, Vers 21. Insofern ist das Begraben eine gesetzliche Sache, gemäß dem Koran und natürlich gemäß der Sunna, die Mutawatir ist in dieser Hinsicht. Und weil die Muslime das schon machen, seit Anfang der Zeit bis zum heutigen Zeitpunkt begraben sie die Menschen so, wissen wir, dass es eine gesetzliche Sache ist. Und also wiederum, es hört sich vielleicht banal an, aber dadurch wissen wir, was wir nicht tun dürfen. Also wir dürfen nichts anderes tun mit den Toten, als dass wir ihn begraben. Weil es gibt manche Leute, die kommen auf die Idee heutzutage, dass sie sich solche verbrennen lassen. Ja, das kennt ihr so. Und das ist natürlich absolut verboten und darf man nicht tun, ganz einfach deswegen, weil es nicht überliefert worden ist. Und weil man, also was heißt überliefert worden? Es ist überliefert worden, aber nicht in dem Sinn, dass es gesetzlich ist. Weil es gibt eine Geschichte über die Kinder Israels, wo einer das gemacht hat, aber diese Geschichte ist nicht überliefert worden in dem Sinne, dass man so etwas tun darf. Ja? Sondern man darf es eben nicht tun, weil so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns also beigebracht. So, an diesem Begräbnis, wie gesagt, soll man unbedingt teilnehmen aufgrund der großen Belohnung. Und diesen Leichnam soll man auch tragen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Man trägt ihn ja auf so einer Totenbahre mit so vier Säulen oder wie auch immer. Auf jeden Fall soll man versuchen, diesen Toten also auch mitzutragen, wofür es inshallah ta'ala große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala geben wird. Ganz einfach deswegen, weil es ein Fard Kifaya ist. Fard Kifaya, Kollektivpflicht, jemand muss es ja tun und insofern ist es eine Ibadah und von Allah subhanahu wa ta'ala wird man dafür zweifellos belohnt. Und diesen Leichnam soll man möglichst flott zum Friedhof tragen, sodass er möglichst schnell begraben wird, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Das heißt, beeilt euch mit dem Begräbniszug, denn entweder ist es ein gutes Begräbnis oder das heißt gemeint ist ein Begräbniszug eines rechtschaffenden Menschen, dann bringt ihr sie schnell zu etwas Gutem, zu dem Paradies und diesem Garten, das ihn in diesem Grab erwartet. Denn das Grab ist ja der Garten des Paradieses für den gläubigen Menschen. Und dann sagte der Prophet, wenn es nicht der Fall sein sollte, dann ist es eine üble Sache, die ihr von euren Nacken ablegt. Und werdet es endlich los. Ja? Also das ist damit gemeint. Und dieser Hadith ist muttafaqun alayh, das heißt übereinstimmt bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Und gemeint ist, wie gesagt, nicht, dass man damit rennt, dass vielleicht der Leichnam runterfällt, was auch schon so passiert sein soll, aber das ist nicht gemeint, sondern dass man einfach sich damit beeilt und nicht unnötig ihn in eine Tiefkühltruhe steckt und der arme Kerl da tagelang nachts alleine friert, auch wenn er schon tot ist, und warten muss, bis er endlich begraben wird. Also muss eine schreckliche Sache sein, ja. Aber wie gesagt, liebe Geschwister, das, was im Jenseits abläuft, das wissen wir nicht hundertprozentig alles. Wir wissen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt haben. Das heißt, man darf nicht denken, dass wenn jemand nicht begraben wird, dass er eben im Grab nicht die drei Fragen gestellt bekommt. Das stimmt nicht. Weil wir wissen, dass Pharaon, der bis heutzutage seinen Leichnam aufbewahrt ist und den man im Museum anschauen kann, und trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über ihn, An-Naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiyya. Das heißt, Allah spricht über Pharaon und seine Herrscharen, sie werden dem Feuer morgens und abends ausgesetzt. Und diese Sache können wir nicht sehen. Und trotzdem geschieht sie, weil Allah sie uns im Koran mitgeteilt hat. Das heißt, die Sachen im Jenseits, die Geschichte sind anders als die Sachen hier im Diesseits, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Diejenigen, die den Toten tragen, sie schreien nicht, sie heben nicht ihre Stimmen, weder mit Koran lesen, noch mit Tahlil, noch mit irgendeinem Dhikr, noch mit bittet ihr für ihn um Vergebung, und noch irgendetwas, all dies sind Bid'a, die man nicht tut. Und sollte es Leute geben, die laufen, und andere Leute, die reiten, so ist es so, dass die Leute, die laufen, die Reitenden sind hinten, die Leute, die laufen, sind vorne. Und genauso heutzutage soll es Autos geben, da sind sie eben hinten. Und der Sinn ist natürlich ganz einfach, dass die Leute, die da laufen, nicht beeinträchtigt werden von diesen Fahrzeugen. Wie steht es denn mit dem Grab? Das Grab selbst, liebe Geschwister, es gibt in der Sunna keine bestimmte, soweit ich informiert bin, gibt es keine bestimmte Länge oder Tiefe, sondern wie die Gelehrten gesagt haben, es soll so tief sein, dass eben kein wildes Tier diesen Leichnam aufdecken könnte und damit auch die Verwesung niemanden stört. Darum geht es, und es gibt keine bestimmte Zentimeterzahl oder Meterzahl, die man da machen soll. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith bei Tirmidhi, uhfuru wa awsi'u wa ammiqu, das heißt, grabt, macht es weit und macht es tief. Und At-Tirmidhi sagte, rahimahullah ta'ala, hasan und sahih. Also hat den Hadith als authentisch eingestuft. Des Weiteren, wenn der Tote ins Grab gelegt wird, sucht man sich, ist es Sunna, dass man eine Person auswählt, die, wie heißt es, in der vorigen Nacht noch kein Geschlechtsverkehr gehabt hat. Denn so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt, wer von euch hat keinen Verkehr gehabt in letzter Nacht. Dann sagte Abu Talha, ich, und daraufhin durfte Abu Talha den Toten, und zwar Kulthum, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, heruntertragen, den Leichnam. Der Hadith ist bei Al-Bukhari. Wenn man den Toten hinunterträgt, dann sagt man, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Er sagte, إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wa sallam. So sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr den Toten ins Grab legt, dann sagt, im Namen Allahs und gemäß dem Weg oder der Religion des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam. Und in einer Überlieferung heißt es wa'ala sunnati Rasulullah anstatt wa'ala millati, sondern gemäß der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Das Begraben übrigens, was man auch nicht vergessen darf, ist vielleicht als weiterer Beweis, warum das gesetzlich ist aus dem Koran, und zwar die Geschichte von Habil und Qabil, auch wenn ihre Namen namentlich im Koran nicht erwähnt sind, und zwar die beiden Söhne Adams alaihi salam. Der eine hatte den anderen ermordet, Allah vergebe ihm, und daraufhin hat ein Vogel hat ihn dann, also ein Rabe hat ihn dann das hat dem Qabil dann das Begräbnis beigebracht, und daraufhin wurde das gemacht. Das heißt, schon seit der Zeit von Adam wurden die Toten begraben. Ja. Sollte aber jemand, sollte es nicht möglich sein, jemanden zu begraben, wie zum Beispiel, dass man sich auf einem Schiff befindet und das Schiff monatelang unterwegs ist und man ziemlich gestört würde durch die Verwesung des Toten, dann würde man den Toten einfach ins Meer werfen, weil das, was die Erde tut, umhüllt, das würde in diesem Fall eben das Meer auch machen, weil das Meer umhüllt ihn auch. Der Tote, es gibt eine Form des Begrabens, in dem man einfach erstmal ein Loch begräbt und dann an der Seite noch reingräbt, noch einmal weiter reingräbt und den Toten dann dort reinlegt. Das heißt also, man gräbt ganz normal aus, wie ein Rechteck, wie ein Quader, muss man eigentlich sagen, und dann gräbt man nochmal in die Wand seitlich rein ein Loch sozusagen, oder ein Loch längs natürlich, dass der ganze Körper reinpasst. Ja, ich habe das mal so aufgezeichnet, also so, vielleicht kennt ihr euch davon. Das ist das Ausgraben und dann ist hier nochmal reingegraben, ja. Und der Tote liegt dann praktisch so jetzt drin. Ja? Und dann legt man hier diese schräge Linie, das sind diese Platten, diese Tonplatten oder Steine, die da also auf den Toten so hingelegt werden, dass eben das Loch geschlossen ist. Und unter dem Kopf des Toten legt man auch irgendwas hin, Stein oder ähnliches, damit der Kopf eben dort gleichmäßig ist. Und auch vor den Toten, hinter den Toten legt man auch etwas hin, damit er nicht also runter umfällt. Weil man legt ja den Toten auf die rechte Seite liegend und mit dem Gesicht in Richtung Qibla schauend. Und wenn du jetzt, vorne nichts tust, nicht hinten nichts tust, könnte sein, dass er auf den Rücken fällt oder könnte sein, dass er auf den Bauch fällt. Und damit dies nicht geschieht, macht man vorne und hinten noch etwas hin, dass er dann nicht runterfällt, ja. Und diese Lücken schließt man dann auch mit Ton, den man da glatt reibt auf diesen Steinen, die man da quer draufgelegt hat. Das Grab selbst wird, dann zugeschüttet mit dem gleichen Sand oder mit der gleichen Erde, die man vorher ausgegraben hatte. Und man macht sie ein bisschen höher. Man sagt vergleichbar so ein Hügel wie von einem Kamel, also von der Form her jetzt, ja, nicht von der Größe, weil es vom Kamel wahrscheinlich ein bisschen kleiner ist, aber von der Form her einfach einen Hügel macht. Der Sinn dabei ist ganz einfach, es sollte es regnen, dass das Wasser abläuft, und der Sinn ist auch, dass man weiß, dass hier ein Toter ist, und wenn man möchte, darf man auch am Kopf und an den Füßen einen aufrechten Stein hin tun, damit man weiß, hier ist, beginnt der Körper des Toten und da endet er, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt in einem Hadith bei Muslim von Abu Huraira überliefert, لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَ فَتَخْرِقَ ثِيَابَهُ. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch auf einer Kohle sitzen würde, die seine Kleider durchbohren würde und dann zu seiner Haut vordringt, ist besser für ihn, als wenn er sich auf ein Grab draufsetzt. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten, dass wir uns auf die Gräber draufsetzen. Deswegen macht es Sinn, dass man begrenzt, wo eben der Körper aufhört und anfängt. Aber was überhaupt nicht zum Islam gehört, ist, dass man irgendwie auf den Totensteinen etwas draufschreibt, sondern es ist eigentlich eine Nachahmung der Christen. Und wie die Muslime leider vielen Sachen den Christen nachgeahmt haben, findet man heutzutage, besonders in Deutschland, weil wir davon reden jetzt hier, Gräber, die wirklich fast nicht mehr zu unterscheiden sind von den Gräbern der Christen, außer dass dort auf eine weitere Bid'a draufsteht, und zwar Al-Fatiha zum Beispiel. Also das ist das Einzige, was man noch unterscheiden kann. Ansonsten, und vielleicht noch der Name, er hat noch einen muslimischen Namen. Aber das sind Sachen, die leider also einen Toten verfolgen, bis noch ins Jenseits rein. Und das ist natürlich Aufgabe der Leute hinten dran, die ihn überleben. Und auch Aufgabe des Toten selbst, wenn er Ahnung hat. Dass wir also uns gegenseitig daran erinnern, Leute, wenn ein Muslim stirbt und jemand von euch hat die Gewalt dazu und die Macht dazu, dass diese Person gemäß der Sunna begraben wird, dann achtet darauf, dass er gemäß der Sunna begraben wird und nicht gemäß einer Bid'a begraben wird. Des Weiteren, liebe Geschwister, wenn dann der Tote begraben ist, macht man Übrigens ist eine Sunna, dass man mit zugräbt, ja? Dass man mit Sand reinwirft und wenn man nur ein bisschen reinwirft. Aber es ist eine Sunna, dass man da mitmacht. Sollte, wenn das Begräbnis fertig ist, ist es eine Sunna, dass man kurz beim Grab noch stehen bleibt und um Vergebung bittet und um Festigung bittet für den Toten. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, in einem Hadith überliefert von Uthman ibn Affan, einer der wenigen Hadithe, die Uthman ibn Affan überliefert hat, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, استغفروا لأخيكم وسألوا oder واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل, und zwar nachdem eben der Tote begraben, und sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, betet jetzt für euren Bruder um Vergebung und bittet für ihn um Festigung, denn er wird jetzt gefragt werden. Das heißt, die Fragen, die ihm gestellt werden, werden jetzt ihm gestellt werden. Wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Und das heißt praktisch für uns, dass diese ganze Sache mit Aufsteigen der Seele bis in den ersten Himmel hoch und runter für den gläubigen Menschen hat alles in der Zwischenzeit stattgefunden, in Geschwindigkeiten, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Diese Hadith, die wir überliefert haben, gerade eben, es war Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, überliefert. Und ansonsten macht man nichts beim Grab. Ansonsten sagt man keine andere Sache. Man darf natürlich allgemein für den Toten bitten, oh Allah, bitte vergib ihm, oh Allah, verzeih ihm, oh Allah, vergib ihm seine Sünden und so weiter und so fort. Oh Allah, festige ihn bei den Fragen und so. Aber ansonsten, es gibt nichts, was man zusätzlich dort lesen sollte. Auch das Koran lesen in diesem Moment ist eine Bid'ah und hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gemacht und auch seine Freunde nicht gemacht. Und wir haben gesagt, dass der Hadith, der überliefert worden ist in Bezug auf das Lesen von Surat Yasin, erstens einmal gibt es Meinungsverschiedenheit über die Authentizität dieses Hadiths. Zweitens haben wir gesagt, bezieht sich das auf die Person, die im Sterben liegt und nicht die Person, die schon gestorben ist. Denn die Person, die schon gestorben ist, bei der machen wir genau das, was hier überliefert worden ist. Und deswegen nennt man uns Ahlul Athar. Das heißt, die Leute, die sich an die Überlieferung halten, wie sie ist. Ja? Und das Witzige ist, dass manche Leute, ist einfach komischerweise, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt hier, bittet um Verzeihung. Und bittet ihn um Festigung, bittet Allah darum, dass er gefestigt ist. Und die Leute machen genau was anderes. Sie nehmen diesen Hadith weg und lesen stattdessen Surat Yasin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Erfindung ist ein Irrtum. Kullu bid'atin dalala. Und es gibt nicht irgendwie eine gute Erfindung, eine schlechte Erfindung. In der Religion ist jede Erfindung eine schlechte. Und also noch einmal, der Prophet sagte, jede Erfindung ist schlecht. Und da kommen manche Leute und sagen, nein, nicht alle. Es gibt gute und schlechte. Aber er sagte jede. Das ist doch egal, welcher Gelehrte jetzt hier nachkommt und sagt, es gäbe auch gute Erfindungen. Nein, er hat gesagt jede. Also sagen wir auch jede. Und das ist erledigt. Und was verboten ist, ist, dass man die Gräber zementiert oder gipst. Sondern man macht einfach genau das, was dort gemacht wird. Oder dass man auf sie schreibt. Oder dass man sich darauf hinsetzt. Ja? Jabir ibn Abdullah sagte, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yujassas al-qabru wa an yuqa'ada alayh. Er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was verboten hat, dass man ein Grab eingibst oder zementiert oder dass man sich darauf hinsetzt. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith von Tirmidhi, und Tirmidhi sagte Hadith al-Sahih, dass Jabir ibn Abdullah überliefert hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Naha an tujassas al-qubur wa an yuktaba alayha wa an tuta. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten, dass man die Gräber eingibst und dass man darauf etwas schreibt oder dass man darauf steht, dass man darauf steigt. Und weil all diese Sachen, liebe Geschwister, jede Art von Bauen und jede Art von Verherrlichung und jede Art von Schmücken, all dies sind Mittel zum Schirk. All dies sind Wege, die zum Schirk führen. Um dies zu verdeutlichen, stellt euch vor, es gibt leider manche Muslime, die Totenverherrlichungen machen. Ja? Also die verehren die Toten. Und wir könnten jetzt zusammen eine Wette eingehen, was wir natürlich nicht machen werden. Wenn ihr das nächste Mal so ein Grab seht, wo Muslime hingehen und Schirk begehen, klaren Schirk begehen, das heißt mit den Toten etwas verlangen, ja? Dann oder Sujud für ihn machen. Ihr könnt sicher sein, dass es immer so ist, dass dieses Grab verziert ist und schön gemacht worden ist und geschmückt worden ist. Weil das ist auch das die Leute anzieht. Weil wenn das Grab so aussieht wie das von deinem Opa und meinem Opa, dann interessiert keinen davon, das interessiert niemanden. Ja? Aber sobald das Grab schön aussieht und man auch noch vielleicht innerhalb eines Hauses oder in einer Moschee das Ganze macht, wo noch ein heiliger Platz, also so wie die Leute eben sagen, dann natürlich hat dieses Grab dann in den Herzen dieser Menschen mehr Wert und dann wird es auch mehr verehrt. Aber wenn dieses Grab so aussieht wie das andere und das einfach nur ein Stein vorne und hinten und mehr weißt du nichts über das Grab, dann wirst du in deinem Herz das Grab niemals verherrlichen. Das ist für dich wertlos. Ja? Und ist auch wertlos. Ja? Aber so ist es für dich dann auch. Und deswegen im Islam ist alles verboten, was zum Schirk führt. Auch wenn du vielleicht nicht dem Schirk verfällst, so gibt es Millionen von Menschen, die im Schirk verfallen sind. Vielleicht auch mehr oder weniger. Ihr wisst, geht nicht um die Zahl, jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Aber deswegen ist alles verboten, was zum Schirk führt. Auch das man Lampen hintut oder Kerzen hintut oder was auch immer die Leute heutzutage machen. Also Muslime machen das auch schon, ja, dass sie Kerzen aufstellen und so, leider. Das gibt alles schon, diese Nachahmung. Und der Prophet hat uns verboten, dass wir den Christen und den Juden nachmachen. Ja. Auf jeden Fall, was man aber darf, liebe Geschwister, übrigens ist was ganz anderes, und zwar man darf sich wünschen, an einer bestimmten Stelle begraben zu werden, neben einer bestimmten Person, das darf man. Nicht, weil man denkt, dass man dadurch irgendwie was bekommt, sondern einfach, weil es eine Ehre ist, für jemanden aufzuerstehen, neben einer besonderen Person, von der du überzeugt bist, dass sie rechtschaffen war. Weil Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, er hat gemerkt, dass da noch ein Platz frei ist, neben Abu Bakr und dem Propheten, und deswegen hat er sich gewünscht, dass er dort begraben wird. Ja, und dann wurde er dort auch begraben. Musste aber Aisha, radiallahu anhu, um Erlaubnis bitten dazu. Ja. Uthman konnte dort nicht mehr begraben werden, kein Platz mehr anscheinend. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, Uthman wurde ja nicht begraben, sondern Uthman wurde ja nebenan begraben im Al-Baqi'. Und deswegen auch ist es verboten, dass man einen Toten begrabt in einer Moschee, weil dann das Gebet, weil man denn dem Schirk noch näher getreten ist und eher verfällt, und so weiter und so fort. So. Dann kommen wir weiter zu dem nächsten Punkt. Und zwar eigentlich jetzt dem siebten Punkt. Der siebte Punkt ist, und zwar das Beileid ausdrücken, das Besuchen der Gräber. Das Beileid ausdrücken und Besuchen der Gräber. Es ist eine Sunna, dass man jemandem, der gestorben ist, sein Beileid ausdrückt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ illa kasahu Allahu min hulalil karamati yawm al-qiyamah. Dieser Hadith ist Hassan, sagt Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, und zwar bedeutet, jeder Gläubige, der seinem Bruder Mitleid ausdrückt, sein Beileid ausdrückt, wenn ihm etwas Schlechtes passiert ist, dem wird Allah Gewänder der Ehre am jüngsten Tag anziehen. Den wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag mit Gewändern der Ehre kleiden. Und diese Gewänder, wie sehen sie aus? Mach einfach diese gute Tat und dann wirst du es sehen. Das ist die Sache. Man kann also sagen, was man will. Hauptsache, man sagt etwas, was den anderen tröstet. Zum Beispiel, möge Allah dich belohnen für deine Geduld. Oder, inshallah, es gibt noch Schlimmeres, was eingetroffen hat. Oder wenn jemand gestorben ist, sagt man, ach, guck mal, jedes Schicksalsschlag ist unproblematisch. Es sei denn, es ist ein Schicksalsschlag in Bezug auf deine Religion. Wenn es ein Problem ist mit deiner Religion, dann ist es ein Problem. Aber wenn es ein Problem ist mit Kindern oder Krankheiten, sind alles Sachen, die zweitrangig sind, ja. Und so weiter und so fort. Oder dass man sagt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna lillahi ma akhadh, dass Allah gehört, was er genommen hat. Wa lahu ma a'ta, und Allah gehört auch, was er uns hergegeben hat. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, und alles ist bei ihm mit einer festgesetzten Frist. Oder alles ist bei ihm zu einer festgesetzten Frist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu der Frau, zu einer Frau, dass die Sahaba zu einer Frau, oder dass sie zu einer Frau hinten gehen sollten und zu ihr sagen und sie zur Geduld aufrufen sollten, famurha faltasbir wal tahtasib, das heißt, sie soll geduldig sein und Belohnung bei Allah erhoffen. Ja, das hat er gesagt, als ein Kind gestorben war. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und dann ist es eine Sunna, dass die Leute für die Familie des Toten ein Essen machen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Isna'u li ali Ja'far ta'aman, faqad ja'ahum ma yushghiluhum." Und zwar bereitet ein Essen für die Familie von Ja'far vor, denn ihnen ist etwas passiert, was sie also ablenkt und was sie also beschäftigt, besser gesagt. Und die Muslime heutzutage in vielen Ländern machen es genau umgekehrt. Wenn der Tote gestorben ist, macht die Familie des Verstorbenen ein Essen und alle freuen sich, dass sie was zu essen bekommen, kostenlos. Ja. Und das Subhanallah. Und man ist auch noch glücklich darüber. Möge Allah uns verzeihen, wenn wir sowas mal gemacht haben. Auf jeden Fall ab jetzt, wenn jemand so etwas macht, geh hin, begrüß und hau wieder ab und mache, iss da nichts mit, weil dieses Essen ist sowieso eine Bid'a und bei Essen, die für eine Bid'a gemacht hat, darfst du sowieso nichts essen. Egal, ob es Maulid ist oder ob es Geburtstag ist oder ob es für Ta'ziya ist, also hier für Beileid und so. Und all dies, wie gesagt, ist ja genau das Gegenteil. Der Tote, die Familie des Toten, die hat zu leiden, nicht du. Deswegen sollst du dich um sie kümmern und nicht sie um dich. Oder andere Leute, sie holen jemanden, der für den Toten Koran liest bei einer Feier und weiß nicht was. Was alles dort gemacht wird. Wallahu a'lam. Als letzten Punkt, liebe Geschwister, das Besuchen der Gräber. Die Begräber zu besuchen, ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zu Beginn des Islam hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Besuchen der Gräber verboten. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist eindeutig, weil eben dass die Totenverehrung eine der schlimmsten Formen des Schirk ist. Und weil die Leute komischerweise denken, dass jemand gestorben ist, dass er irgendwie dann plötzlich mehr zu sagen hat als vorher. Also, ihr kennt ja die Situation, jemand ist am Sterben, der kann nicht mal mehr selbst trinken, man muss sogar ihm Wasser in den Mund tun, damit sein Mund feucht wird, und er ist absolut machtlos, wenn wir ihm die Geräte wegnehmen würden, würde er so sterben. Und jetzt ist die Seele weg und jetzt denken wir plötzlich, dass er noch mehr kann als vorher. Okay? Im Gegenteil, er hat alle Kraft jetzt verloren. Okay? Aber die Leute haben einen komischen Glauben in dieser Hinsicht. Ja? Auf jeden Fall, das ist eine der Formen des Schirk gewesen, dass die Leute eben zu Gräbern gegangen sind und die Toten angebetet haben und sie um Hilfe gebeten haben. Und dies war eben, deswegen war es verboten zu Beginn des Islam, die Gräber zu besuchen. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam speziell den Frauen nochmal verboten gehabt, dass sie die Gräber besuchen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la'an Allah zawwarat al-qubur. Das heißt, möge Allah diejenigen Frauen, die Gräber viel besuchen, verfluchen. Und in einer anderen Überlieferung, die aber da'if ist, heißt es, la'an Allah za'irat al-qubur. Das heißt, möge Allah diejenigen Frauen, die Gräber besuchen, verfluchen. Und der Unterschied ist, wie gesagt, im ersten heißt es viel besuchen, im zweiten ist überhaupt besuchen. Aber wie dem auch sei, später dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Besuchen der Gräber erlaubt und gesagt, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fasuruha, und zwar ist der Hadith bei Muslim überliefert, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, aber jetzt besucht sie. Und in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt es, fa'innaha tudhakkirukum oder fa'innaha tudhakkirul akhira. Und dann, es erinnert an das Jenseits. Und jeder von uns weiß, dass wenn er zu den Toten geht, dann denkt er erstmal über sein eigenes Schicksal nach und über das, was er in seinem Leben tut, und denkt darüber nach, dass er eines Tages dort auch im Grab sein wird, wie die anderen Toten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den klaren Ausspruch, es war verboten, aber jetzt habe ich es euch erlaubt. Und ebenso speziell in Bezug auf die Frauen, Aisha radiallahu anha hatte einmal Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq, das heißt Abdurrahman, den Sohn von Abu Bakr, besucht, und er war verstorben radiallahu anhu ardah, und dann kam sie zurück und dann sagte man zu ihr, alam yanha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht verboten, dass ihr die Gräber besucht? Und dann sagte sie radiallahu anha, lakinnahu qala ba'dahu kuntu nahaytukum. Und zwar sagte sie, ja, das stimmt zwar, aber später hat er dann gesagt, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, und jetzt so besucht sie. Und Aisha radiallahu anha, wie sie gehört zu den gelehrtesten Frauen, gelehrtesten Sahabiyat, die es gegeben hat, einfachste Grund ist deswegen, weil sie die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, aber nicht nur alleine, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch andere Ehefrauen gehabt, aber sie war eben hervorstechend, ja, in dieser Hinsicht. Und sie gehört zu den Gelehrten der Ehefrauen, und deswegen wäre es die richtigere Ansicht, inshallah ta'ala, dass eine Frau, wenn sie Geduld hat und natürlich nicht übertrieben trauert, was verboten ist, nennt man Niyaha auf Arabisch, dann darf man dies also tun. Ja? Dann darf man dies tun. Übrigens noch eine Sache habe ich schon unterschlagen. Und zwar Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, sagte, كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. Ich habe ja gerade gesagt, dass das Niyaha, es bedeutet, dieses übertriebene Weinen, was dazu führt, dass manche Leute sich Haare ausreißen oder Kleider zerreißen oder was auch immer. Dieses Niyaha ist eine der großen Sünden. Und Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, sagte, wir zählten, das heißt, wir Sahaba zählten, dieses Essen machen für den Toten, Entschuldigung, da zählten nicht für den Toten, sondern das Essen machen von seitens der Familie des Toten als eine Sache, die zur Niyaha gehört. Ja? Also das ist eine Sache, die zu den großen Sünden gehört. Und dieser Hadith ist bei Ibn Majah und Ibn Albani sagte, rahimahullah, dieser Hadith ist sahih. Insofern darf man die Gräber besuchen, allerdings darf man nicht eine Reise dorthin unternehmen. Ja? Das darf man nicht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Man darf nur, also sinngemäß, hier eine Reise unternehmen, religiös gesehen, ja, zu einer der drei Moscheen. Oder zu drei Moscheen. Und das sind bekannterweise die Moschee in Mekka, die Moschee in Medina und die Moschee in Jerusalem. Und keine vierte. Und deswegen, liebe Geschwister, guckt mal, wie genau die edlen Gelehrten sind, haben sie die gesagt. Du darfst eine Reise unternehmen von Deutschland aus bis zur Prophetenmoschee sallallahu alaihi wasallam. Zwei Rakat beten, wieder nach Hause gehen, das war's. Darfst du machen. Aber wenn du von hier verreist bis zur Prophetenmoschee, aber um das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu besuchen, das ist nicht das, was der Prophet gesagt hat sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, du darfst zu einer Moschee verreisen, eine von drei Moscheen religiös verreisen. Aber wenn du jetzt verreist, um ihn zu besuchen, ja, das ist nicht Sinn der Sache gewesen. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, also lasst euch da nicht irgendwie in die Irre führen. Da gibt es dann manche Komiker, die dann anfangen zu sagen, ja, diese Leute, die mögen ja den Propheten nicht, weil sie verbieten, dass man zu seinem Grab reist. Das, na klar, er hat das so gesagt, deswegen machen wir das so. Ja. Weil er das verboten hat, verbieten wir es auch. Und wir erlauben nur das, was er erlaubt hat. Übrigens sowieso, liebe Geschwister, religiös gesehen darfst du sowieso nur das machen, was erlaubt ist, richtig? Es gibt, wenn du einen Beweis hast, dass du ein Grab besuchen gehen darfst und deswegen verreisen darfst, meine ich, deswegen verreisen darfst, dann mach es. Aber ansonsten Gräber besuchen, haben wir den Beweis dafür. Aber dass man extra dafür verreist, da kennen wir nur den Beweis, dass es zu einer von drei Moscheen geht und das war's, religiös betrachtet. Natürlich, jetzt noch eine letzte Sache oder fast letzte Sache, dieses Beileid ausdrücken, dafür gibt es keinen bestimmten Ort und keinen bestimmten Zeitpunkt, sondern sobald jemand verstorben ist, kannst du die Person, die Hinterbliebenen, kannst du ihnen dein Beileid ausdrücken und du kannst ihnen dann dein Beileid ausdrücken, ob zu Hause ist, per Telefon oder per E-Mail oder auf der Straße oder sonst wie, das ist völlig egal. Und es muss nicht so sein, dass sogar bei manchen Gelehrten nicht erlaubt oder verpönt, besser gesagt, dass man da irgendwie mehrere Tage lang so Stühle hinstellt und so. Darüber kann man diskutieren, aber dem auch sei, für dich als Muslim, egal wann du die Hinterbliebenen des Toten triffst, drückst du einfach ihnen dein Beileid aus und dann hast du damit deine Sache erledigt. Und das war's. Und es gibt vielleicht noch eine letzte Sache, auch noch zwei ganz letzte Punkte, und zwar beim Besuchen eines Friedhofs oder eines Toten oder beim Vorbeigehen gibt es ein Dua, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, also der Friede sei mit euch, o ihr Bewohner dieser Wohnstätten, o ihr gläubigen Bewohner dieser Wohnstätten, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِكُونَ, sobald Allah will, werden wir euch folgen. يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ, Allah erbarme sich denjenigen, die von uns vorausgeeilt sind und diejenigen, die nacheilen werden. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ, wir bitten Allah für uns und für euch um Wohlbefinden. Allahumma la tahrimna ajrahum. O Allah, verwehre uns nicht die Belohnung, die wir ihretwegen jetzt bekommen, also wegen dieses Besuches. Wala taftinna ba'dahum. Und führe uns nicht in Versuchung nach ihnen. Führe uns nach ihnen, nach ihrem Ableben, nicht noch in Versuchung. Waghfir lana walahum. Und vergib uns und vergib ihnen. Und die letzte Sache ist, die Trauerzeit, liebe Geschwister, dauert maximal 3 Tage. Die Trauerzeit, die man machen darf, dass man zum Beispiel, dass eine Frau also ihre schöne Kleidung unterlässt und sich nicht mehr schmückt. Und das sind maximal 3 Tage. Und ansonsten darf sie nicht länger das machen als dies. Und sie es sei denn für ihren Ehemann. Für den Ehemann natürlich ist es Pflicht sogar, dass die Trauerzeit 4 Monate dauert und 10 Tage, so wie es Allah im Koran sogar ausdrücklich erwähnt hat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.